Erster meine Kinder, ich schreibe euch. Ihr sollt nicht sündigen. Aber wenn jemand sündigt, haben wir Jesus. Er hilft uns beim Vater. Jesus ist gerecht. Zweiter Jesus hilft uns mit unseren Sünden. Aber nicht nur uns, sondern allen Menschen auf der Welt. Dritter, wir wissen, dass wir Gott kennen, wenn wir seine Gebote befolgen. Vierter, wer sagt, ich kenne Gott, aber seine Gebote nicht befolgt, lügt. In ihm ist keine Wahrheit. Fünfter, wer aber Gottes Wort befolgt, liebt Gott wirklich. Sechster, wir wissen, dass wir in Gott sind. Wer sagt, er bleibt in Gott, soll leben wie Jesus. Siebten, Freunde, ich schreibe euch kein neues Gebot. Es ist ein altes Gebot. Ihr kennt es schon von Anfang an. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Achter, ich schreibe euch aber auch ein neues Gebot. Es ist wahr in Jesus und in euch. Denn die Dunkelheit geht weg und das Licht kommt. Neunter, wer sagt, ich bin im Licht, aber seinen Bruder hasst, ist noch in der Dunkelheit. Zehnter, wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht. Er tut nichts Falsches. Elfter, wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Dunkelheit. Er geht in der Dunkelheit und weiß nicht, wohin. Denn die Dunkelheit macht ihn blind. Zwölfter, ich schreibe euch, Kinder. Eure Sünden sind vergeben, weil Jesus es getan hat. Ich schreibe euch, Väter. Ihr kennt den, der schon immer da war. Dreizehnter, ich schreibe euch, junge Leute. Ihr habt den Bösen besiegt. Ich habe euch geschrieben, Kinder. Ihr kennt den Vater. Vierzehnter, ich habe euch geschrieben, Väter. Ihr kennt den, der schon immer da war. Ich habe euch geschrieben, junge Leute. Ihr seid stark. Gottes Wort ist in euch. Ihr habt den Bösen besiegt. Fünfzehnter, liebt nicht die Welt. Liebt nicht, was in der Welt ist. Wer die Welt liebt, liebt Gott nicht. Sechzehnter, denn alles in der Welt, wie Wünsche und Stolz, kommt nicht von Gott. Es kommt von der Welt. Siebzehnter, die Welt geht vorbei und alles, was sie will. Aber wer tut, was Gott will, lebt für immer. Achtzehnter, Kinder, es ist die letzte Zeit. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Jetzt sind viele Antichristen da. Daran erkennen wir, dass es die letzte Zeit ist. Neunzehnter, sie sind von uns weggegangen. Aber sie waren nicht wirklich bei uns. Wenn sie bei uns gewesen wären, wären sie geblieben. Aber so konnte man sehen, dass nicht alle zu uns gehören. Zwanzigster, Gott hat euch gesalbt. Ihr wisst alles. Einundzwanzigster, ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt. Und weil jede Lüge nicht von der Wahrheit kommt. Zweiundzwanzigster, wer ist der Lügner? Es ist der, der sagt, dass Jesus nicht der Christus ist. Das ist der Antichrist. Er glaubt nicht an den Vater und den Sohn. 23. Wer nicht an den Sohn glaubt, hat auch den Vater nicht. Wer an den Sohn glaubt, hat auch den Vater. Was ihr von Anfang an gehört habt, soll in euch bleiben. 24. Wenn das, was ihr von Anfang an gehört habt, in euch bleibt, dann bleibt ihr auch im Sohn und im Vater. 25. Das ist das Versprechen, das er uns gegeben hat, das ewige Leben. 26. Ich habe euch das geschrieben, damit ihr wisst, wer euch falsch führt. 27. Gott hat euch gesalbt. Das bleibt in euch. Ihr braucht keinen Lehrer. Denn Gottes Salbung lehrt euch alles. Sie ist wahr und keine Lüge. Bleibt in ihm, wie er euch gelehrt hat. 28. Kinder, bleibt in ihm. Dann haben wir Mut, wenn er kommt. Wir müssen uns nicht schämen, wenn er kommt. 29. Ihr wisst, dass Jesus gerecht ist. Dann wisst ihr auch, dass jeder, der gerecht lebt, von ihm kommt.